Christus nennt sie Sünde. Er ächtet sie, versteht sie nicht, 100.000 Gründe. Sein keusches Bild wurde aufgestellt auf modrigen Gerüsten. Nun reißt es ein, es explodieren die eitrig faulen Zysten. Das edle Blut in Klosterhaft, ein Drama in drei Akten. Geist und Seelen, körperlose, müde Artefakte. Man würde gern, doch darf man nicht, zu bleiern lebt die Schwere. Enthaltsamkeit, ein Leben lang des falschen Gottes Ehre. Deutsche Jugend, hörst du nicht aus Wüstensandgelächter? Die Kette um das Nachtgewand, der Nagel durch die Hände. Die Zärtlichkeit, das Käse ist der Grund für Volkesende. Der Bruderkuss, das Schwesterband, die Logik ist zerrissen. Schön gedeihen die Gärten, doch versandet die Äbtissin. Das Kind soll der Ertrag sein. Gesunde Lust erwacht, es stirbt ein schizophrenes Dasein. Er macht